Ja, so ein Freizeitpark ist schon eine tolle Sache. Aber das kann man natürlich nicht jeden Tag machen. Wahrscheinlich verbringst du auch viel Zeit zu Hause, in deinem Zimmer. Beschreibe doch einmal, wie dein Zimmer aussieht.